HD Beats. Ja. Raffe, man wollte uns im Keller verstauen, denn meine Jugend frisst täglich all die Reste im Staub, die vom Tisch fallen, nicht wahr? So bleiben wir unten, denn es bringt nichts, wenn wir übern Teller ranschauen. Sie ignorieren unsere Hilferufe, sagen, dass wir nichts taugen. So geht in unseren Gedankengängen das nicht aus. Jahrelanger Missbrauch, psychisch aus dem Hinterhalt. Zu früh werden Kinder kalt, hier in dieser Ehrenanstalt. Sie sagen, dein Umfeld beeinflusst dich deutlich, doch du kommst auf die Hauptschule, weil du schlecht Deutsch sprichst. Zwischen Kids, die häufig dümmer sind, so freut sich der Staat, weil du mit der Zeit zu oft enttäuscht wirst. Annimmst, was sie dir sagen, gemachter Verlierer. Anstatt Arzt oder Anwalt, ein Maler, Lackierer. So machen sie beide die Regeln und wir bleiben Spieler. Werden abgestempelt unter deren Papierkram. Das System bricht Talent, Potenzial, deinen Willen hinterlässt nur eine Menge Versager. Du gehst in Knast, weil du schnell reich werden wolltest, nur um ein Haus bauen zu können für Mama. Doch dieses Land lacht jetzt, aber eines Tages wachen sie auf, denn da erreicht sie ihr Karma. Und während Deutschland Romane von anderen liest, schreib ich täglich mein eigenes Drama. Deutschland selektiert, der Kanacke, der ne Message hat, wird rausgeschnitten, doch nicht der, der auf Checker macht. Der, der vom Ghetto-Knast redet, kommt zu wetten, dass doch der, der die Ketten satt hat, stirbt im letzten Kampf. Ungehört, so lassen sie den Hass frei, halt deine Hand auf und der Staat aschtrein. Fragst, ob ich hier vom Fun-Rhyme oder abhebe, nur über meine Leiche, wie ne Grabrede. Und die ganze Kackszene gut, voll stolz, feiern nur Regenbogen-Party. Rap, Huren und Gold, weil kein Schwein eure Crew sehen wollt. Seid ihr heute mit Foren beschäftigt wie Usain Bolt. Doch ich habe keine Zeit zu diskutieren, also geh weiter. Besser ist es, denn nach einer Schelle hast du Rapper-Plätschen dein halbes Leben mit Orientieren zu tun, genauso wie ein Kameltreiber. Denk drüber nach, du Ficker. Das System bricht Talent, Potenzial, deinen Willen hinterlässt nur eine Menge Versager. Du gehst in Knast, weil du schnell reich werden wolltest, nur um ein Haus bauen zu können für Mama. Doch dieses Land lacht jetzt, aber eines Tages wachen sie auf, denn da erreicht sie ihr Karma. Und während Deutschland Romane von anderen liest, schreib ich täglich mein eigenes Drama. Und manche dealen, aber blicken leider nie. Drogen machen nicht nur den süchtig, der sie zieht. Denn genauso macht das Geld süchtig, dass du so verdienst. Und so stoppst du nie und landest im Verlies. Und ich kenn zu viele auf der Straße, die Tiere, die allen imponieren, doch am Ende verlieren. Ich sterbe in Elend gefrustet, also blick durch die Fassade. Auch ich besteh aus mehr als Aussehen. Die Muskeln und Schwuchtel reden über Blocks so nütz. Das hätte man hier keine Probleme, die den Kopf so ficken. Von Rechnungen, die du nonstop kriegst, so verstehen wir keinen Spaß wie ein Obdachloser beim Klopf-Klopf-Blitz. Okay, also bleib mir bitte fern mit deinem Sunshine. Wir haben ein ganz anderes Leben, da das Sunshine. Uranimus zerfickt sogar die Optik, den nehme ich euch Pisser unter die Lupe. Seid ihr alle ganz klein? Das System bricht Talent, Potenzial, deinen Willen hinterlässt nur eine Menge Versager. Du gehst in Knast, weil du schnell reich werden wolltest, nur um ein Haus bauen zu können für Mama. Doch dieses Land lacht jetzt, aber eines Tages wachen sie auf, denn da erreicht sie ihr Karma. Und während Deutschland Romane von anderen liest, schreib ich täglich mein eigenes Drama.